Pogo Radio. Die wöchentliche Dosis Anarchie und Bier. Jeden Mittwoch zwischen 23 und 24 Uhr im Bermuda-Funk. Ja, guten Abend, hier ist wieder Pogo. Ja, das hat ja gut geklappt. Hier ist wieder Pogo Radio bei Vodafunk. Mein Name ist Rudi Himmelsberger. Wenn das heute nicht der 13.07. ist, dann handelt es sich um eine Wiederholung. Und zu Gast ist heute Abend der Daniel von Schmutzstaffel. Hi. Guten Abend. Du, Schmutzstaffel, eine der geilsten Deutschpunk-Bands, die ich entdecken durfte die letzten Jahre. Was eine Ehre. Vielen Dank. Ja, ich habe schon gemerkt, dass du ein großer Fan bist. Ja, es klebt da sogar ein Aufkleber auf meinem Kühlschrank. Ich schau mal kurz rüber. Ja. Er lügt nicht. Ja. Nice. Ich bin froh, dass du hier bist, weil ich habe gedacht, so, du kommst in so eine versoffene Panga-Show, ist nicht so, ist unter deinem Niveau, weil, weil auf der Bühne machst du ja schon harte Ansagen, harte politische Ansagen, wo man dann irgendwie so ein bisschen ein schlechtes Gewissen kriegt, weil man sich ja nicht so immer so dran hält. Naja, okay, aber... Also erstmal danke für die Einladung, danke, dass ich hier sein darf und so. Also ich freue mich voll und mache das voll gerne. Und ich, keine Ahnung, ich mache zwar Ansagen so und ich habe, glaube ich, eine ziemlich klare Meinung zu so ein paar Dingen, aber ich, das heißt nicht, dass irgendwie alle meinen Lebensstil nachmachen sollen. Und ich meine, ich kann viel zu Sachen erzählen und kann, glaube ich, auch gar nicht moralisch rüberkommen, aber ey, ich freue mich, wenn du versoffener Punker bist und ich neben dir sitzen kann und dir eine Cola trinken darf. Ja, ich habe heute auch, ich habe heute extra kein Bier besorgt. Ich trinke hier auch Mineralwasser. Ja. Das ist eine der ersten Sendungen seit Jahren, wo ich einfach, also ich war, glaube ich, mal krank oder so, da habe ich mal Tee getrunken, aber sonst eigentlich normalerweise habe ich immer irgendwie eine Bierkanne am Hals. Ja, mal sehen, wie die Sendung wird. Das ist für mich ein Experiment. Ein Experiment? Wieso? Vielleicht werde ich danach nie mehr wieder eine Sendung machen, weil ich dann plötzlich merke, dass es nüchtern doch alles gar nicht mehr so richtig funktioniert. Ach, Quatsch. Aber du bist ja auch ohne Alkohol locker drauf. Voll. Ja, das kann ich von mir nicht behaupten. Naja, ich muss sagen, ich hatte meine Jutz-Punkrock-Jugend so. Ich habe lange genug sehr, sehr viel getrunken so. Ich bin oft genug irgendwo aufgewacht, wo ich nicht aufwachen wollte und habe sehr viele Sachen vergessen, die ich so vielleicht erlebt habe. Ich weiß es halt nicht mehr. Also, yeah. Ich hatte irgendwann so einen Punkt, wo ich aufgehört habe, aber... Also das also ich auch kenn übertrieben das Leiden, oder was? Also so richtig mit Schnaps und... Ja, voll. Ja. Mache ich ja nicht. Ich trinke ja nur Bier, bis ich müde bin und dann gehe ich ins Bett. Ja, habe es nie gekriegt, so diese Grenze einzuhalten. Ja. Weißt du, irgendwann hat man diesen Punkt, wo man weiß, vielleicht sollte ich jetzt einfach aufhören und den Abend genießen, aber an dem Punkt habe ich jetzt richtig angefangen und das hat mir irgendwann nicht mehr gut getan. Ja. Aber ich muss sagen, ich meine, ich bin halt so in diesem ganzen Punk-Hardcore-Ding groß geworden, immer viel auf Konzerte gegangen, aber ich habe... Ich habe nie so auf Shows gesoffen, weil ich wollte immer so die Bands sehen. Das war mir halt wichtig. Und keine Ahnung, auch gerade wenn man auf so ein Konzert geht so und die Leute da im Durchdrehen sind, dann finde ich es irgendwie cool, auch einfach was mitzukriegen und nicht besoffen rumzuprügeln. Aber ich glaube, mein Laster war eher so, ich hatte so eine Fußballjugend, bin mal voll viel zum Fußball gefahren. Und wenn man dann, keine Ahnung... Zu Fußball gefahren oder gespielt? Gefahren, so fanmäßig. Also fanmäßig hinterher. Jo, ja. Und das ging halt ohne Alkohol nicht so richtig, ja, sonst hätte es noch weniger Spaß gemacht. Ja. Das hat mich ganz schön aus der Bahn geschossen, manchmal. Ja, okay, vielleicht, wenn man zu arg, zu extrem neigt, dann, jetzt, extrem ist halt auch dann überhaupt kein Alkohol. Oder trinkst du mal ab und zu mal was? Nee, wahrscheinlich nicht. Nee, ich habe mit aufgehört und, keine Ahnung, vor 4, 5 Jahren jetzt. Und dann auch nichts mehr, ne? Nee, überhaupt nicht. Also ich habe ja vorher was für dich gekocht, weil du ja gemeint hast, du hast keine Zeit mehr, was zu essen. Da habe ich mir noch gedacht, ich habe hier noch so einen Schluck Wein, könnte ich in die Soße machen. Da habe ich gesagt, gefährlich. Ach, scheiß auf das bisschen Wein, wenn das verkocht. Ich bin echt der letzte dogmatische Mensch. Also ich scheiß da wirklich drauf. Aber, keine Ahnung. ich fühle mich ganz gut so. Ich bin so ein bisschen, ich muss sagen, ich bin so ein bisschen so Obelix-mäßig. Ich bin als Kind mal in so ein Bierfass gefallen und ich kann auch einfach diesen Besoffensein-Modus ganz gut wieder reaktivieren. Also das kriege ich vielleicht dann auf die Bühne hin. Also ja, das ist mir auch schon aufgefallen bei anderen Leuten, die sich so in der Punk-Szene bewegen, die halt kein Alkohol trinken, dass sie das halt auch gut drauf haben. Dass sie da keine Probleme haben, ne? Ja, voll. Aber so Charaktere wie ich, ich bin dann eher so mehr so der ne, ich glaube, wenn ich betrunken bin, bin ich auch nicht anders, aber eher so dann der Reservierte auf Abstand und beobacht alles und bin nicht richtig dabei. Ne? Also ja. Ich kann mich nicht so richtig fallen lassen. Ich weiß nicht, ich meine, jeder reagiert irgendwie unterschiedlich drauf und ach, solange man irgendwie so ein bisschen Respekt und Grenzen einhält, so trink dein Bier, rauch dein Joint. Ja, ich habe ja jetzt das Human Parasit Fanzine jetzt geschickt bekommen. Ne? Das kommt ja auch aus Hannover, aus deiner Heimatstadt. Ne? Der Max hat das Cover gemalt. Ist ja dann nach Hannover gezogen und macht das jetzt von dort aus. Und da war auch so ein Heftchen drin. Ich habe es natürlich noch nicht durchgelesen, weil ich habe das ja erst bekommen. Da geht es um Anarchismus und Alkohol. Ja. Oha. Da geht es irgendwie darum, glaube ich, so ungefähr, man kann zwar sich betrinken, man darf aber nicht betrunken sein. Oder so ähnlich. Oder okay. Kannst schon mal die Überschriften Also ich meine, wenn mir schon Moral sein vorgeworfen wird, das sieht mir schon total moralisch aus, wenn das Cover ist ja wie so ein Reklamheft gemacht. So. Genau, ja. Gerade zu Hause auf dem Schreibtisch so ein paar hundert Seiten Hegelband liegen so. Ja. Und das sieht genauso aus, nur dass da kein Punker drauf ist, sondern eine gute GEW-Hegel so. Und ich weiß gar nicht. Also ich lese mir das gerne mal durch, aber das sieht noch viel moralischer aus. Ich habe das so eine Garn durchgelesen, Schriftgröße irgendwie 4 oder sowas. Na, auf jeden Fall geht es wahrscheinlich darum, dass Alkohol der Feind der Revolution ist. Aber das schätze ich mal. Dass man so Anarchos, das passt ja gar nicht so richtig. Meinst du? Ich weiß nicht, ist das nicht so das linke Klischee, dass irgendwie die Kommis alles ernst machen wollen und die Anarchos lieber ihren Spaß an der Theke haben wollen? Ich habe überhaupt keine Ahnung von irgendwelchen Kommis. Bei Kommis muss ich immer in irgendwelchen... Ich kenne überhaupt keine, in meinem Umfeld kenne ich überhaupt keine Leute, die sich als Kommunisten bezeichnen würden. Oha. Das sind die Guten. Das sind die Reflektierten. Die sagen das wahrscheinlich nicht. Vielleicht. Ja. Ach ja. Ja. Starten wir jetzt die Politdiskussion oder wollen wir das nächste Mal machen? Nee, wir können. Klar, das bringt natürlich nichts, wenn wir uns über irgendwelche Dritte unterhalten, von denen wir gar nicht wissen, wen wir jetzt eigentlich meinen. Aber wir können jetzt musikalisch weitermachen. Ja. Ich habe was mitgebracht und zwar meine absolute Lieblingsdeutsche Hardcore-Band zur Zeit, die ich jeden ans Herz legen möchte. Drugs aus Leipzig. Mach die doch mal an. Ja, Drucks geschrieben. D-R-U-X. So, das waren Drugs aus Leipzig. Ja, genau. Beste Band. Also, ich kann nur... Sorry, ich muss das Mikro richtig halten. Ich kann nur von Drugs schwärmen. Wir haben letztens in Köln gespielt als Vorband von Hammerhead. Vielleicht hast du die da gesehen. Nee. Ich auch nicht, aber ich weiß, dass das letzte Mal, dass sie in Köln waren. Im Underground oder wo war das? Mazet? Meter? Mazet? Ich weiß nicht. Ja. Aber, ja, genau. Ey, ich kann es nur ans Herz legen. Wir haben ein neues Tape gemacht und... menschlich beste Menschen, musikalisch großartig und wir haben mit denen auch schon eine Handvoll Mal zusammengespielt und es war immer verdammt gut so. Ach, das war das Konzert, das verlegt worden ist, ne? In Äther. Und das eigentlich irgendwo im Underground hätte es sein sollen und okay. Dann ist es verlegt worden. Und vom Underground ins Äther ist ja irgendwie ja. Ein Jump. Ja. Ja. Ja. Ja, und was treibt dich sonst noch so an? Wie sieht's aus mit Schmutzstaffel? Was mich sonst antreibt, und ey, das Ding ist, ich bin so der busieste Mensch auf der Welt. Ich habe gerade so richtig viel um die Ohren. Ich war und darunter leidet leider auch die Band so ein bisschen. Also ich war jetzt so ein halbes Jahr im Ausland, so ich war in London, hab da irgendwie studiert so und deshalb lag Schmutzstaffel total auf Eis. Jetzt bin ich seit 2 Monaten wieder hier, bin gerade von Wuppertal nach Köln gezogen, so jetzt bin ich auch endlich mal Kölner, was auch ganz cool ist. Allerdings leidet Schmutzstaffel so ein bisschen darunter, dass ich gerade weg bin, weil wir die verplantesten Menschen auf der Welt sind so in der Kombi und es nicht hinkriegen, vernünftig zu proben und so Sachen zu machen. Ja. Und dazu hat der Schinken, unser Gitarrist, noch jetzt so ein neues Projekt am Start, HC Baxter, weiß nicht, vielleicht hast du die auch gesehen, ja, genau. Meta jetzt, ja. AZ. Genau, und das ist halt so ein One-Man-Techno-Ding, ich finde es total großartig, einfach weil Schinken so der beste Mensch auf der Welt ist und er einfach so sein Ich so richtig durch diese Band lebt, so, so 90er-Techno mit irgendwelchen linken Parolen und dazu eine geile Performance. Ja. Du hast gesagt, das wär Egotronic in Links. Oder so. Ja, ich meine, ich bin kein großer Egotronic-Fan, so, aber keine Ahnung, ist auf jeden Fall eine saugute Party, was er halt so macht und dazu bringt er halt noch irgendwie coole Inhalte rein und auch Sachen, die ihm persönlich super wichtig sind und dafür liebe ich ihn und diese Band und es macht halt super Spaß, ihn damit live zu sehen. Genau, jetzt auch so Platte gepresst und so, und da freue ich mich drauf. Nur aus Schmutzstaffelsicht, das ist leider ein bisschen schade, weil, der ist halt mega viel unterwegs so, der hat viel Zeit, weil er ein blöder Student ist und muss auch keine anderen Bandleute fragen, der bucht sich halt ein Auto und dann fährt er quer durchs Land und deshalb kriegen wir es irgendwie nicht hin zu proben oder Konzerte zu spielen. Ja, ist der Vorteil, wenn man alles elektronisch macht. Das stimmt, aber ich will die Schulter nicht auf ihn schieben, ich bin selber so mega voll mit Aufgaben hier und die anderen Leute bei uns haben auch ein paar andere Projekte am Start und Arbeit und Ausbildung und so. Ja, wie lange hast du dann in Hannover gewohnt? Weil du kommst ja eigentlich ursprünglich aus Wunsdorf oder sowas, ne? Ja, ich komme aus Wunsdorf, aber das sind ja nur 10 Minuten von Hannover. Ach so. Ich bin da halt so groß geworden und bin halt mit 18 oder so ausgezogen und nach Hannover, hab da Zivildienst gemacht und hab da studiert. Also ich hatte schon 6-7 Jahre gewohnt. Ja. Und vorher auch schon mal da gewesen. Weil Hannover, Wunsdorf, gehört so ein bisschen, ist ein, keine Ahnung, so Trostdorf, Köln, also das gehört zusammen. Ja. Und genau, und dann bin ich irgendwann für meinen Master halt nach Wuppertal gezogen und da so ein bisschen untergegangen, weil da ging halt nichts. Ja klar, Wuppertal ist ziemlich tot. Da fährt ja, glaube ich, nicht mal die Schwebebahn, oder? Doch, die fährt noch. Das war das einzige Highlight, jeden Tag mit der Schwebebahn zur Uni zu fahren. Ach, ich war schon 3-mal in Wuppertal und das Ding ist nie gefahren. Ja, echt krass. Ja, das Nervige ist, die fährt halt nur bis 11 Uhr abends und zum Beispiel, wenn ich abends in Köln war, irgendwie Probe hatten oder so, ich habe jetzt in Köln noch so eine andere Band, dann bin ich abends nach Hause gekommen, musste irgendwie 2-3 Kilometer nach Hause laufen, weil kein Bus gefahren ist und die Schwebebahn um 11 Uhr aufgehört hat. Naja, also ich habe mich einfach nicht so wohl gefühlt, ich bin in Wuppertal überhaupt nicht angekommen und wie gesagt, dann nach London gegangen, das war dann ganz guter Tapetenwechsel. In London, das ist ja auch, da lebt man ja ziemlich teuer, auf teurem Fuße, ne? Fuck, ey, ja, auf jeden Fall. Das war Horror. Ja. Also ich habe echt, ich darf gar nicht an die Kohle denken, ich habe irgendwie jeden Tag die Kreditkarte überzogen und durfte dann im Nachhinein noch so ein bisschen ganz viel nachzahlen. So. Und deshalb, bezahlt mal wöchentlich die Miete und sowas, ne? Wöchentlich Miete und ich habe da so im Monat, glaube ich, 760 Euro für ein schimmliges Zimmer bezahlt. Ja. War nicht so schön, aber dafür irgendwie eine coole, also mega gute Leute kennengelernt. Ja, hat sich gelohnt auch, voll. Dann dort zu studieren? Ja, total. Also das Studieren war super, ich habe richtig viel gelernt. So. Mhm. Aber ich muss sagen, der Hauptgrund, weshalb ich nach UK gegangen bin, ist halt so, weil UK Hardcore gerade so das Beste auf der Welt ist. So. Und hä? Kein Scheiß. So. Ja? Ja, hast du Bands? Hast du das aber keine mitgebracht? Ich hab jetzt gerade heute nur so ein paar Deutsch-Hardcore-Bands mitgebracht. Ja. Aber ich kann ja gerne mal wiederkommen, ein paar UK-Bands. Gibt es überhaupt Clubs, wo die spielen können? Weil ich kenne das halt so, da gibt es irgendwelche dämlichen Pubs, wo sie dann irgendwie hinterm Flipper oder hinterm. Da wird dann halt der Billardtisch zur Seite geschoben, dann spielen sie dann irgendwo in der Ecke. Ja, das ist 90% der Fälle leider so. Irgendwelche Barflies sitzen dann daneben und gucken zu, was die jungen Leute so machen. Lustigerweise ist es genau so. Ja. Also, es gibt jetzt in London seit ein Dreivierteljahr, der heißt DIY Space for London. Das ist halt so ein selbstorganisierter DIY-Laden. Mhm. Und der ist halt so richtig, richtig schön. Und der ist perfekt. Also von der Größe her keine Ahnung, passen da so 150 Leute in den Konzertsaal. Alles selbst organisiert, die Leute, die das machen, sind cool drauf, haben so ein bisschen so politischen Anspruch, auch wenn das mehr so hippe Künstler, Künstlerinnen sind. Aber ich kann mir vorstellen, bist du auch stundenlang unterwegs, oder? Weil London ist ja ewig groß und wenn dann ein Konzert ist in London, dann ist es ja nicht in London, sondern irgendwo im Islington oder sonst irgendwo. Ja, genau. Das, ich bin da auch super viel in der Stadt einfach rumgereist. Ja. Keine Ahnung, ich bin noch hingegangen, hab mir vorgenommen, ja, ich reise noch so ein bisschen durch England und guck mir das mal an und so. Ich habe mir auch mal gedacht, ah ja, Köln, da wohnst du ja in der Nähe vom Ruhrpott, ne? Aber ich krieg meinen Arsch hier gar nicht mehr raus, ne? Aus dem Köln, ne? Siehst du? Weil hier so viel passiert und dann denke ich gar nicht mehr dran, irgendwie nach Essen oder so zu fahren. Ja, und London hast du halt noch viel, viel mehr. Und das Schlimme ist, ich meine zum Beispiel, ich finde so hier oder in den meisten deutschen Großstädten, die ich kenne, zentriert sich das coole Leben immer auf so einzelne Viertel, so, da weiß man irgendwie, wo man ist. Mhm. Und in London ist aber einfach dadurch, dass die Mieten noch so teuer sind und es nicht so das Viertel gibt, wo alle hinziehen, ist einfach, keine Ahnung, ist halt mega verteilt so über die Stadt und das ist ein bisschen schade. Naja. Aber ich habe noch eine super gute Zeit gehabt, wie gesagt, so all meine Lieblingsbands so jedes Wochenende gesehen und so die Liste abgehakt mit Sachen, die ich unbedingt sehen wollte. Und so. Also junge Bands, also nicht so alte Opas, die da irgendwie meinen. Nee, wirklich junge Bands, also keine Ahnung, um es ein paar Namen zu nennen, keine Ahnung, The Flex, Violent Reaction, Obstruct, Shrapnel, Repentance, was so eine, keine Ahnung, da gehen halt so eine richtig junge, so eine Skinhead, Straight Edge Szene, die das so ein bisschen mischen und eigentlich ist es so ein Klüngel von so vielleicht 10 Leuten, die halt so gefühlt in jeder Band spielen, aber es ist auf jeden Fall ich wurde da sehr gut aufgenommen, habe coole Kontakte gemacht und es ist anders, es geht anders ab als hier so. Aber es war voll schön und ich wünschte, ich hätte ein bisschen Kohle, um wieder zurückzufliegen und mir einfach schon ein paar Shows anzugucken, die da anstehen. Ja, wird dir jetzt billiger, ne? Ja, oder? Mal gucken, was die Steuern so sagen, ey. Also die ganzen UK-Friends sind alle ein bisschen angepisst wegen diesem Brexit auf jeden Fall. Ja, klar, und für uns wird es halt billiger, der Urlaub zu machen, wenn der Pfund abstürzt. Oder stimmt, stürzt so schon ab, ja. Aber zum Beispiel Flüge kann ich mir vorstellen, die werden dann teurer wegen so Steuersachen oder so. Ich weiß es nicht. Ich habe mich noch nicht so viel mit den Auswirkungen auf Flüge beschäftigt. Ja. Naja. Muss man halt irgendwie mit dem Bus hinfahren. Oh mein Gott, kann man machen. Ja, geht. Ja. Machen wir mal weiter. Jo, Deutsch Hardcore, ey. Ich habe ja gerade schon gesagt. Ja, eigentlich, wenn du jetzt, du musst ja eigentlich saugut Englisch können, ne? Dann ist, warum gibt es denn eigentlich noch kein Lied von Schmutzstaffel in Englisch? Oh, Deutschpunk auf Englisch, das ist schrecklich. Kennst du diese Wieso-Lieder, die auf Englisch sind und sowas? Nee. Ja, Wieso ist ja jetzt. Nicht die Vorzeigewelt, das fällt mir gerade ein. Das kann man jetzt schlecht vergleichen, ne? Mit Schmutzstaffel. Also, oder Terrorgruppe, die haben auch so englische Songs und so. Ja, super. Ist jetzt auch nicht vergleichbar mit eurer Band, ne? Also. Schon. Ja. Also wer Terrorgruppe und Wieso gut findet, der findet auch die englischen Lieder gut. Würde ich mal behaupten. Das ist das Problem. Ich weiß nicht, ich muss sagen, ich bin da so ein richtiger. Nee, so aus Scheiß halt, ne? Ich bin aber, was sowas angeht, so ein richtiger Traditionalist. So, ich muss halt irgendwie so. Wir machen eine Schmutzstaffel, so diesen Sound so, da kann ich nicht was anderes reinbringen. Ja, irgendwie habe ich, gerade wegen Hannover, ne? Also klingt es ja schon nach traditionell alten 80er-Jahre Punk aus Hannover. Schmutzstaffel, ja, so ein bisschen, ja, so. Finde ich schon, so Boskops-mäßig und ja. Ja, danke. Also, ich weiß nicht, ob wir uns jetzt in so eine Tradition stellen oder so, aber ja, ist Zufall halt vielleicht, ne? Ja, ich glaube, das Geheimnis bei Schmutzstoffel ist, glaube ich, so ein bisschen, dass wir halt alle so super unterschiedliche Sachen auch privat hören und halt so total unterschiedliche Vorstellungen von so Punk und Hardcore und sowas haben. Ich sag ja auch schon mal so Punk und Hardcore, weil für mich, ich bin dann so Hardcore groß geworden, ne? Ja. Hab so immer so meine Deutschpunk-Shows gesehen und auch so Deutschpunk gehört, aber konnte mich halt so von den Inhalten her und mit den Bands halt viel mehr mit so Hardcore-Bands identifizieren und fand die Shows halt viel cooler. Und keine Ahnung, also der HC Baxter, der Schinken, der kam halt mehr so aus dieser Punk-Ecke so und weiß ich nicht. Unser der macht halt eher so das Musikalische, schätze ich mal, ne? Der schreibt die, der schreibt so die sehr melodischen, eher punkigen Gitarren so. Ja. Ich schreibe dann ja schon die Texte auf Deutsch, aber auch wenn man sich so die Inhalte anguckt, ich glaube, da geht's auch schon, das sind dann schon viel so Hardcore-Werte, weißt du, so positiv denken und jung bleiben und auch mal über Sachen reflektieren und sowas und halt nicht nur saufen und Anarchie. Dann spielen wir doch mal jetzt, von euch könnten wir jetzt noch was spielen, aber spielen wir später nochmal, ne? Machen wir später. Ja. Ich würde nochmal so einen Hannover-Song reinwerfen, weil ich habe ja gerade schon von Hannover geschwärmt. Ja. Von Hannover geschwärmt? Von Hannover geschwärmt, naja. Statement X. Ja. Hannover Straight Edge. der feinsten Sorte. Gute Freunde von mir, mach mal an. Ja, Statement X. Ja, Hannover Straight Edge. Ja, gerade eben haben wir noch von Hansablast geschwärmt, ne? Ja, auch eine Hannoveraner Band. Punk oder NDW, das ist die große Frage, über die wir uns gerade streiten. Ja, ist egal, Hauptsache ist geil. Hauptsache ist geil, stimmt. Ja. Ich meinte gerade nämlich, meine Lieblings-Hannover-Band von... Luteneisen sind auch geil gewesen. Ja. Voll. Ja, aber Hansablast, ich weiß nicht, auch in diese mega feministischen Texte und so und einfach dieses auf die Fresse. Ja. Und da war einfach noch ein super guter Sound und immer ein Party-Soundtrack wert, so. Die stehen schon ganz oben. Auf jeden Fall. Ja, wie machen wir weiter? Ja, was ist, ich kann über 1000 Bands noch schwärmen, aber das wäre ja langweilig. Ja, aber ja, was hatten wir gerade? Statement X, wie gesagt, in Hannover geht gerade so ein bisschen was so ein paar Hardcore-Bands so angeht, das ist ganz nice. Ich habe mir die Playlist, die ich quasi mitgebracht habe, so aktuelle deutsche Hardcore-Bands reingepackt und ich find's ganz gut, dass da gerade wieder ein bisschen was geht, weil ich muss sagen, ich persönlich stehe halt mega auf so drei Akkorde, New York Hardcore, auf die Fresse Kram so und deshalb auch meine Vorliebe für die aktuelle UK-Szene so. Und in Deutschland selbst ist gerade, ja, meiner Meinung nach nicht so viel coole Sachen dabei gewesen und jetzt die letzten Jahre kam mal wieder so einige Bands, so Drugs, die wir schon gehört haben oder weiß ich nicht, jetzt vor ein paar Wochen war so ein, haben wir diese Step in X, die wir jetzt ja gerade schon gehört haben, zusammen mit Primitive Life und Domain, das auch so zwei Straight Edge Bands aus dem Süden sind, Domain auch aus Mannheim, so ein Weekender gemacht so und das war so eins der besten kleinen Konzerte, die ich in den letzten Jahren auf jeden Fall so von lokalen Bands gesehen habe und das war der Wahnsinn. Und ich freue mich auf jeden Fall darüber, dass da gerade wieder so ein bisschen was geht so. Und so meine Hardcore-Ecke, so drei Akkorde auf die Fresse, Straight-Edge-Krams wieder so ein bisschen an Aufwind gewinnt. Ja, dann schlag doch mal was vor, was wir jetzt spielen. Ich hab's ja gerade schon erwähnt, vielleicht machst du einfach mal Domain an. Domain. Die sind aus Mannheim? Die kommen aus Mannheim, ja, ich wohne seit 5 Jahren nicht mehr in Mannheim. Ich habe da auch irgendwie den Überblick verloren. Das ist, glaube ich, die neue jetzt Mannheim-Hausband jetzt, aber zu Recht. So, wer Yusuf Today mag, der wird das auch mögen. Yeah, you just put it back on me. Square-Benzin. Ja. In Wunsdorf. Ja, in Wunsdorf. Was gibt's da in Wunsdorf? Ja. Wir haben uns gerade über so Jutz-Stories unterhalten. Genau, Jutz Mannheim, wir haben die Wohnwelt in Wunsdorf. Das ist so ein bisschen dasselbe Prinzip auf jeden Fall. So das kleine Zentrum, das es seit jetzt knapp 30 Jahren gibt. Also zumindest den Trägerverein, den Lebenstraum, hat es ein bisschen gewechselt so. Und seit, oh Gott, lass mich rechnen, jetzt auch schon fast 6 Jahre, haben wir einen neuen Vertrag, die haben uns so Räume und so weggenommen. Mhm. Also wir hatten halt so ein Gebäude, das hatten wir von 2000 bis 2010 so komplett für uns, hatten einen Vertrag und das war auch die Zeit, wo ich da selber so groß geworden bin und irgendwie Punkrock kennengelernt habe und Antifa-Politik kennengelernt habe und... Wahrscheinlich einen Proberaum da noch gehabt hast. Proberaum, ja. Ich hatte nie eine Band da leider, ja. Weil ich nie ein Instrument so richtig spielen konnte. Aber mega viel Konzerte veranstaltet und halt so, keine Ahnung, jede freie Minute irgendwie da hingeflüchtet, so wenn kein Bock auf zu Hause hatte oder wenn Schule langweilig wurde, dann ab ins Jutz und da irgendwas gemacht, so sei es irgendwie in der Ecke gesessen und sich irgendwie so ein Marx-Buch reingezogen oder einfach eine Flasche Bier aufgemacht oder keine Ahnung, mal haben wir aufgeräumt und mal haben wir einen Fernseher kaputt getrümmert. Ja, alternativer Freiraum halt, der halt wichtig ist, dass er halten bleibt. Mir hat der Laden auf jeden Fall ganz schön den Arsch gerettet, so der hat mir... war jetzt so ein Ort, gerade in so einer Kleinstadt, wo sonst nicht so viel ist, so außer irgendwie so Spießbürger und nervige Lehrerin. So. Mhm. Da war das halt der perfekte Zufluchtsort. So. Weiß nicht. Auch ein Thema, wo wir so einen Sportstapel-Song drüber haben. Das war, glaube ich, eine von diesen Moralansagen, die ich immer mache, sondern kommt für so eine Dorfgemeinschaft und so. Pure Feindschaft gegen eure Dorfgemeinschaft. Komm, das hören wir jetzt mal an hier. Was soll denn das? Ja, muss man raussuchen, hast du das? Ja, ich habe hier Dorfgemeinschaft. Ein Klick. Ja. Ist immer da. Ja. Machen wir an. Geht raus in Wunsdorf. Du Scheiße. So, wo schiebe ich das hier hin? So, fertig. Ja, das Lied ist von Schmutzstaffel, das heißt Dorfgemeinschaft. Und ich denke mal, geht an alle Leute da draußen, die aus dem Dorf kommen und dann keinen Bock mehr haben und dann weggezogen sind. Voll. Also es geht so ein bisschen um dieses Eingesperrtsein im Dorf. Und ich habe es halt nur bei uns in der Region mitbekommen. Wir waren halt so diese Region um Hannover rum und da sind halt so super viele von diesen ganzen Kleinstädten, wo halt so deutsche Mittelklassefamilien wohnen. So. Und wir waren halt die Einzige, die wirklich dieses autonome Jutz hatte und jedes Wochenende sind die Kids irgendwie aus Neustadt und Bückeburg und so, wie diese ganzen Käfer alle heißen, da hingeflüchtet, einfach nur, weil wir die coolen Partys hatten und weil wir einfach einen Ort hatten, wo man so, also einen möglichen Scheiß machen konnte, von keinen Stress mit Nazis haben und von, von der Dorffeuerwehr flüchten und nicht aus Schützenfest gehen müssen. So. Ja, kein Konsumzwang, also ja, genau. Nicht so, wie wenn man jetzt in die Dorfdisco geht und danach dann irgendwie pleite ist. Eben, ja. Weiß nicht, also für mich so, wir hatten eine verdammt gute Zeit und mir hängt der Laden immer noch viel am Herz, so. Ich probiere da immer noch ab und zu Veranstaltungen zu machen. Und wenn ich da bin, also wenn ich bei meinen Eltern bin, die wohnen immer noch in dem Dorf so, dann gehe ich da auch immer noch vorbei und kenne die Leute noch und freue mich immer da zu sein. Das ist ein schönes Gefühl zu wissen, dass es diesen Ort irgendwie gibt. Das ist was Magisches für mich. Aber hab da halt auch irgendwie 15 Jahre meines Lebens verbracht. So. Genau. Ja, aktuell geht da nicht mehr so viel, geht ja leider nicht mehr so viel in so Richtung Punkrock. Also ab und zu nochmal so ein paar Konzerte, aber ja, man steht so im Schatten aus Hannover, die Leute sind zu faul, irgendwie das Dorf zu verlassen, haben wir ja vorhin schon gesagt, so, ne? Ja. Wenn man einmal in der Großstadt ist, dann will man noch nicht mehr raus. Es gibt tatsächlich gerade nur eine relevante Punkband aus Wunsdorf, Roger Klotz. Geiler Trashcore. Ich verstehe noch nicht, warum, Basic Fantastic Records die noch nicht unter Vertrag genommen hat. Ja, wahrscheinlich, weil sie blöd sind. Das Lied heißt World War Wohnwelt versus World War Schinken. Alle Menschen umbringen, alle Menschen umbringen, ich muss alle Menschen umbringen. Bender, wach auf! Was ist denn los? Ich hatte gerade einen wunderbaren Traum. Du kamst auch darin vor. Oh, das sieht so wunderschön aus. Naja, für mich sieht es aus wie Salat mit Thunfisch. Aber das ist das Wunderbare an Kunst. Jeder kann seine eigene Meinung haben, warum sie kacke ist. Ja, Roger Klotz. Ja, die Könige der Simpsons und Comic-Samples auf jeden Fall. Ja. Ich habe jetzt ein Lied aus deiner Playlist ausgesucht, nämlich Kackschlacht. Beste Band. Die ich damals mit, als ich Schmutzstaffel zum ersten Mal gesehen habe, da war auch Kackschlacht mit am Start. Da war da irgendwie auf Tour. Stimmt. Das war noch im Äther war das. Im Äther, ja. Oder? Das kann sein, ja. Weiß nicht. Doch. Oder im Jutz, im AZ Köln im Keller. Da habe ich auch noch mal. Im Eifelwald. Da haben wir so ein Cover-Set gespielt, als wir im Jutz-Keller. Aber das mit Kackschlacht, das war zusammen im. Das dann, war so mit Kackschlacht, Müller im Asozial und Rattenkönig. Ja, genau. Da waren wir so 10 Tage unterwegs, das war im Äther auf jeden Fall. Ja, dann war das dort, ja. Auf jeden Fall war ich dann halt wirklich überzeugt, dass es halt mal wieder richtig guten Deutschpunk gibt. Also nicht diesen dummen Deutschpunk. Mhm. So A-Music, nix gut mäßig oder sowas, ne? Also ja, DDP sind schon eine gute Band, das wollen wir jetzt nicht machen. Ja. Oder wie der ganze Rotz heißt, sondern also... wo man sich nicht dafür schämen muss, wenn man sagt, man hört gern deutschsprachigen Punkrock. Ja, wir hatten das damals auch so Studis, die auf Deutschpunk machen, Tour oder so getauft, weil es war echt so. Ja, bis auf die Kackschlacht, die sind noch wenigstens authentisch Punk, so die wohnen auf dem Wagenplatz und haben Bärte und sind ja, kleine Studenten. So. Ja, Bärte aber, ist jetzt eher schlecht, ne? Sie sind Top-Punks. Ja. Ja, aber du hast recht, das war also mega Spaß gemacht, diese Tour zu spielen auf jeden Fall, auch einfach so 10 Tage mit diesen Deutschpunk-Bands unterwegs zu sein. Ja, ich meine, Mülheim Asozial zum Beispiel, das ist halt so eine Spaßband, ne, so nach dem Motto, wir nehmen das ja alles gar nicht ernst, das ist alles ironisch, ne, das ist, hat zwar auch seine Berechtigung, aber bei euch ist es ja so, oder bei Kackschlacht, ihr seid kein Abklatsch, also, ihr seid ja wirklich so, ihr macht so Musik, wie ihr euch fühlt und nicht, wie ihr es sein wollt. Ja, voll. Also nicht so, ich weiß so, nicht. Also nach so konzeptmäßig. Oh, lass uns doch mal in die Richtung was machen. Sondern einfach, da hört man richtig raus. Das ist so, geht einfach raus. Ne? So wie, jetzt versuche ich wieder irgendwie Vergleiche zu finden mit Bands, die mir jetzt gerade nicht einfallen. Aber egal. Ja, ich weiß nicht. Ich finde es, also zum Beispiel bei der Band ist das so, ich nehme das schon ernst, so wir machen natürlich machen wir irgendwie so ein Spaßding und auch ist auch aus so einem Spaßding entstanden. Wir gehen in den Proberaum, spielen ein bisschen Punkrock und auf einmal haben wir eine Demo gemacht, auf einmal wird es dann doch ein bisschen ernster und dann haben wir, keine Ahnung, voll viele Konzerte gespielt. So. Aber ich persönlich, ich bin auch einfach kein Fan von so Funpunk oder sowas. Ich mag das nicht. Ja, weil er halt auch nicht witzig ist. Das ist das Schlimmste, ne? Ja. Also, das ist so wie Dieter Hallervorden oder sowas. Oh mein Gott. Oder Phipps Asmussen oder so. Ich meine, ich habe letztens zum Beispiel, wie heißt das, Schittlers oder so gesehen. Ich war ja. Ich fand das nicht lustig. So, das ja, Schittlers sind da eigentlich, glaube ich, das meiste, was sie eigentlich gut machen, ist eigentlich ihr Facebook-Account. Okay. Ja, das ist eigentlich, glaube ich, das, was die Schittlers ausmacht. Die Musik ist, glaube ich, mehr oder weniger nur so lästiges nebenbei, damit sie halt einen Grund haben, bei Facebook was zu posten. Ach, alles klar. Ja. Ich kenne ja diesen, diesen veganen Poll-Fake-Rap, den die machen. Und wenn ich was schlimmer finde als Fun-Punk, dann ist das irgendwie so Spaß-Rap, der halt richtigen Rap verarscht, weil ich bin ein großer Hip-Hop-Fan. Ja. Aber das fand ich echt verdammt lustig, weil die hatten echt ein paar lustige... Ja, die schreiben ja auch für irgendein Hip-Hop-Magazin, ne? Das kann sein. Zwei kann von sein. Denen, ne? Die schreiben da Kritiken und so. Und die haben auch viel mit Hip-Hop-Leuten zu tun. Mhm. Also der... Ich habe das alles nur ganz kapiert. Der Martin Schittler, der hängt ja auch mit den Antilopen-Leuten da okay. Und so. Ja, ich muss sagen, dass dieses, wie ist das, King Veganismus und Dr. Alsan oder so, das fand ich schon ein bisschen lustig. Da musste ich, selbst ich, harter Spaß-Hip-Hop-Kritiker, ganz schön lachen, weil, naja, vielleicht war das auch einfach die Verbindung zu vegan sein und lustige veganen Rhymes einfach verdammt lustig finden. Ich habe das Lied irgendwie, ich habe es glaube ich nie angehört, ich habe es nur so gelesen und habe gedacht, naja, okay. Ja. Ich muss es vielleicht mal anhören. Gibt's ja hier in diesem Internet. Kommen wir jetzt mal in den Kackschlag rein. Von 2015 sehe ich gerade das Lied, ne? Ja, Doppelfresse. Genau, von der letzten Platte, die rausgebracht haben. Ja. Kackschlacht. Ey, Kackschlacht, ich liebe diese Band über alles. Also, ich meinte gerade schon, als wir diese 10-Tage-Tour mit denen gespielt haben, so, keine Ahnung, so Mühlheim Asozial ein paar Mal am Stück zu sehen, irgendwann hat es auch gereicht, so, weil, keine Ahnung, die Show dann irgendwann auch ausgelutscht war. Also, ich finde die Band super, aber es hat dann auch so gereicht. Mhm. Rattenkönig zu sehen war halt auch so, ja, okay, ich einfach nur, also, ich mag die Leute super gerne, deshalb habe ich mir gerne 10-mal am Stück angeguckt. Aber Kackschlag so, ich stand echt jedes Mal vor der Bühne mit solchen strahlenden Augen wie ein kleiner Junge im Spielzeugladen so und hab gedacht, yes, das ist halt aber die beste Band, die ich kenne. Gehen jetzt auf Japan-Tour übrigens, sagt die Gerüchteküche. Und auf Japan-Tour, was machen sie in Japan? Urlaub oder wirklich eine Tour? Also ich weiß gar nicht, wer, ich glaube Lamps oder irgendeine Köln-Band, Naiv, Finisterre, ich erzähle gerade, irgendwer von diesen Bands geht auf jeden Fall auf Tour und nimmt die halt mit. Ach, die nehmen die mit. Ja. Und ich stelle mir das auch, ich meine, das Gute an Kackstadt oder das Beste an Kackstadt sind ja eigentlich gar nicht die Songs, sondern, also die sind natürlich auch perfekt, aber die Ansagen dazwischen und diese ganzen Scheiße, den die jetzt so dazwischen erzählen, wo du dich einfach tot lassen und dir irgendwie die Cola wieder aus der Nase schießt, so, weil es einfach so dummer Mist ist. So. Also ich hatte mal vor Jahren einen Doof irgendwie hier in der Sendung, die waren ja auch auf Japan-Tour. Mit Dean Dirk, oder? Ja, mit Dean Dirk. Cool. Und China. Auch. Also die waren irgendwie China, Japan irgendwie. Ach, krass. Und dann irgendwie 5 Tage Japan. Und das ist halt total abgefahren halt, ne? Weil dann spielst du da nicht im Jutz oder so, sondern dann halt irgendwie in der Herrenabteilung im Kaufhaus. Ich bekomme das gerade so ein bisschen über so Menschen von diesen etwas größeren Hardcore-Bands mit, die jetzt auch irgendwie nach Japan gehen und ich glaube, Hardcore hat immer so eine andere Dynamik als so Punkrock, aber die werden da ganz schön abgefeiert auf jeden Fall. Und wenn man da irgendwie ankündigt, dass da eine europäische oder eine US-Band irgendwie rübergeht, so die japanischen Kids drehen halt völlig durch und kaufen einem die T-Shirts weg und singen alle Lieder mit. So wie bei uns Bubble Tea oder so, ne? Oh mein Gott. Schlimmstes Getränk. Ja. Aber ich habe ja noch so eine andere Band am Start und da legen wir, also wir haben On Savage rausgebracht und da ist ein japanisches Label mit, steckt da mit hinter und wir spielen auch die ganze Zeit mit dem Gedanken, vielleicht mal so einen kleinen Abstecher nach Japan zu machen für so ein paar Tage. Das Angebot wurde uns auch schon gemacht, so von wegen, hey, springt mal mit rein und oder ihr bucht euch Flüge, ich buche euch irgendwie eine Woche Shows und wir sind auch nicht abgeneigt. Mal schauen, ob das klappt. Ja, welche Band? Seitdem ich hier in Köln bin. Die Band heißt I Recover. Ist, glaube ich, auch ein Lied dabei. Kannst du ja mal gleich mal anhören. Ja. Ist halt so ein bisschen was Ernsteres. Da hast du auch deine englischen Texte von mir. Und war so ein Zufall, dass wir zusammengekommen sind. Die hatten der Tobi, der da Bass spielt, vielleicht kennst du noch, der hat bei Zosch gespielt oder bei Kumpel. Ja, Zosch kenne ich, ja. Genau. Der hat mich irgendwann mal angehauen, weil ich auch im Äther bei einer Band irgendwie einen Coversong, da hat er irgendwie, glaube ich, so Gorilla Biscuits oder sowas gecovert und ich mir das Mikro gekrallt und gesungen und dann kam er danach zu mir und meinte, ey, du kannst ja singen, so mehr oder weniger. Ja. Komm mal, wir brauchen noch einen Sänger und dann haben wir zusammen geprobt, die hatten halt schon die ersten Songs aufgenommen, aber halt nur instrumental und waren sich halt nicht, also wollten halt gerne einen separaten Sänger haben so und dann haben wir zusammen geprobt und so kam es zusammen. Ja, und Zosch gibt's nimmer, ne, oder? Nee, schon lange nicht mehr. Schon lange nicht mehr. Leider. Die hatte ich auch mal irgendwie in der Sendung. Ja, glaube ich. Oder interviewt halt, glaube ich, irgendwie auf einem Konzert in Bütz. Ah, das muss auf jeden Fall. Vor vielen, vielen Jahren war das. Genau. Die Annika war, hieß, glaube ich, eine. Das kann sein. Also ich habe die gar nicht vor Augen. Ich kenne jetzt, wie gesagt, nur den Tobi. Mhm. Bester Dude. Und ja. Ist auf jeden Fall, kannst du mal anmachen, ist auf jeden Fall musikalisch auf jeden Fall hat was anderes als Schmutzstaffel oder als. Und Text und Gesang ist von dir. Ja, genau. I Recover. Hast du schon mehr Lieder in Englisch geschrieben? Ist das eigentlich ein Unterschied, wenn man jetzt Lieder in Deutsch schreibt? Ne? Muss man ja mal aufpassen, dass es nicht peinlich klingt. In Englisch klingt es ja eigentlich immer irgendwie cool. Wahrscheinlich, weil das eine Fremdsprache für uns ist. Ja, ich finde, man kann auch so einfache Dinge in Englisch viel schöner ausdrücken oder halt auch so sagen, ohne dass es so pathetisch klingt. Ich meinte ja vorhin schon, also was, dass ich bei Schmutzstaffel halt so viele so typische Hardcore-Sachen irgendwie so probiere, so ein bisschen mit so so deutschen, also deutsche Sprache zu setzen, aber dann auch in so ein bisschen so in meinen Slang zu bauen. Und da merke ich einfach mal, keine Ahnung, wenn du so eine US-Hardcore-Band halt hörst, so weiß ich nicht, so Seven Seconds oder Youth of Today oder Unity oder sowas, ne, wenn du das hörst und probierst, diese ganzen Parolen, die dabei gedroschen werden, irgendwie ins Deutsche zu setzen, ohne dass es irgendwie mega pathetisch klingt, das geht halt nicht, ne? Also, ja, aber das klingt dann gleich nach Reichskriegsparteitag oder sowas, oder? Naja, ja, es gibt einfach, keine Ahnung, so, ja, zum Beispiel, wenn ich das Wort Unity oder sowas ins Deutsch übersetze, dann irgendwie von, keine Ahnung, Gemeinschaft und Zusammenhalt singe, dann klingt das vielleicht schon so ein bisschen faschistoid oder so, ich weiß nicht. Ach, keine Ahnung, es ist auf jeden Fall ein Unterschied, aber auch inhaltlich so, weil, keine Ahnung, bei Schmutzstaffel schreibe ich halt so auch so ein bisschen freie Schnauze, so freche Sachen und halt auch so politische Sachen. Mhm. Und selbst da gibt es einen Unterschied, so, es ist einfacher irgendwie jetzt ein Lied gegen die Bullen zu schreiben, als irgendwie ein Liebeslied zu schreiben, finde ich. Ohne, ja, es ist ja eigentlich auch, Liebeslied ist was schwer Persönliches. Jo. Und es geht ja eigentlich niemand groß was an. Eben. Ja, also lässt man ja schon die Hosen runter. Das stimmt, aber ich finde auch so, wenn ich mir so ernste Liebeslieder auf Deutsch anhöre, so mir fällt fast gar nichts ein, wo ich sagen würde, wow, das ist echt schön, ohne dass es irgendwie so richtig billig klingt. So. Hm. Das Einzige, was mir einfällt, ist halt so alles, was Rio Reiser jemals geschrieben hat. So, der ist mir auch mal eingefallen, König, ne? Ja. Ja. Wir hatten letztens einen großen Streit darüber, welche deutschen Bands es gibt, die wirklich schöne Texte haben, und da sind echt nur als einzige Tonscheine Scherben, und naja, wir sind halt blöde Studenten, Tokotronic gefallen. Hansaplast hat auch schöne Liebeslieder, ne? Hansaplast haben auch, das stimmt. Ja. Naja, aber auf Englisch ist es anders. Also bei der Band, so bei iRecover, probiere ich auf jeden Fall ein bisschen mehr so persönliche Sachen zu schreiben und so ein bisschen mehr dieses Emo-Ding zu machen, das halt auch so, wo es irgendwie musikalisch hingehen soll. Und Es macht mir irgendwie mehr Spaß, auf Englisch zu schreiben, muss ich sagen, weil kann ich mir irgendwie so freier so runterschreiben. So. Mhm. Da muss ich vielleicht mal ab und zu ein Wort nachgucken oder dann irgendwas, was halt so total scheiße klingt, nochmal irgendwie durch ein schöneres Wort austauschen oder so. Aber einfach so ein Stift mir anzunehmen und auf Englisch so meine Gedanken runterzuschreiben, kriege ich auf jeden Fall einfach hin, als mir so ein Deutschpunk-Ding, den ich am Ende auch wirklich noch gut finde, so aus den Rippen zu leiern. Ja klar, ich meine, es ist auch bei, ich glaube auch, dass bei deutschen Texten auch mehr drauf geachtet wird, also von Deutschen mehr auf deutsche Texte geachtet wird und kritischer hinterfragt werden, als jetzt englischsprachige ja. Menschen sich Gedanken machen über ein englischsprachiges Lied. Zum Beispiel, wenn du Misfits zum Beispiel nehmen würdest und würdest die auf Deutsch übersetzen. Hilfe. Ja, Hilfe. Das ist ja auf Englisch schon schrecklich. Also, weiß ich nicht. Mhm. Ich gehe heute raus und töte ein Baby. Ja. Mach ich nicht. Wir sind 134 oder sowas, ne? Ja, machen wir musikalisch weiter. Was machen wir mal an? Hau doch mal Nummer 10, Young Season rein. Das ist auch so ein Hannover Punkrock-Ding. Das ist, da spielt auch der Etienne mit, der Schmutzstaffel Bass spielt. Das ist so ein Seitenprojekt von ihm. Ja, Young Season klingt jetzt aber ein bisschen doof als Bandname. Muss man den mal sagen. Ja, das bist nicht der Erste, der das sagt, ja. Aber naja. Young Season, ach du Scheiße. Ooh. Young Season. Young Season, ja. Ja. Fettes Gitarrenbrett, ne? Ey, also, die können alle mega gut ihre Instrumente spielen. Der Etienne ist halt so einer der besten Schlagzeuger, die ich kenne, so. Mhm. Und der Simon, der da Gitarre spielt, ist auch einfach so, der kann das sehen. Der hat schon vor 10 Jahren irgendwie so eine Band gehabt, so tue ich, wenn er nämlich noch den Monster Mutes gespielt und ich war so, yo, das ist verdammt cool, was der macht. Ich habe keine Ahnung von Gitarren, aber der kann das, glaube ich. Und ja, die haben jetzt gerade dieses Demo gemacht. Das Song ist auch von unserem Demo. Ich hoffe, da kommt mehr. Ich freue mich drauf. Und wir spielen mit denen im Dezember auch, also mit der, quasi die Bands, die das letzte liefen, Young Season und I Recover und ja. Drugs, die am Anfang liefen. Wir drei spielen zusammen im Limes im Dezember, ich glaube am 16. oder so. Mhm. Also, komm mal rum. Ja, es ist ja noch eine Weile hin, ne? Ja. Bis Dezember. Ich sag Bescheid. Ja. Genau. Ja, wenn ihr nicht da gerade auf Japan-Tour seid, ne? Ja, ich glaube, das dauert noch 1-2 Jahre, bis das vielleicht mal klappt, so, bis wir irgendwie unsere Arbeitspläne freikriegen und so. Ja. Schauen. Ja. Ja, komm, wir machen weiter mit Musik. Ja, dann vielleicht noch anknüpfend, hier noch meine kleine Hannover Hardcore-Vorstellung und meine Hashtag Deutsch Hardcore-Vorstellung fertig zu machen. Nummer ja. 14, Hardluck. Ja. Ja, die kamen mal ursprünglich aus Braunschweig, aber die sind alle assimiliert worden von der Hauptstadt so. Wer will doch freiwillig in Braunschweig wohnen? Das ist die nächste Frage. Deshalb würde ich auch sagen, beste Hannover Hardcore-Band neben denen, die wir schon gehört haben. Ja. Und genau, da spielt auch der Jan mit, der auch bei Young Season spielt und ach, ist wie gesagt auch schon wieder ein so ein großer Clan von Leuten, die überall dieselben Instrumente in die Hand nehmen. Ja. Oi. Was. Ja, so. Nochmal danke an Hoshi, der hier jetzt hier uns mit Informationen beliefert. Aber wir können jetzt hier. Hören wir gleich mal rein, ne? Ja. Nach der Sendung. Ja. Aber ich finde, gerade so englische Lieder, die man ins Deutsch übersetzt, sind auch immer so. Kennst du diesen, die Verfilmung von Kinder vom Bahnhof Zoo, wo David Bowie Heroes auf Deutsch singt? Mhm, ja. Wir können Helden sein, nur für einen Tag. Das klingt auch so richtig scheiße, oder? Wenn man, ja. So, im Deutschen kann man einfach nicht reimen. Außer man ist Goethe oder so. Goethe, ja. Oder Faust. Nee. Nee, das war das ja, Werk. Ja. Nee. Also, wir haben nicht mehr viel Zeit. Ich sag mal, hier, das war Pogo Radio beim Mutterfunk. Wenn es heute nicht der 13.07. ist, dann handelt es sich um eine Wiederholung oder wir sind ja live bei punkrockersradio.de. Neben mir sitzt der Daniel und ich bedanke mich bei dir. Ja, ey, vielen Dank für die Einladung. Danke fürs Essen. Ja, nichts zu danken. Danke fürs Wasser und immer wieder gerne. Also ich könnte noch stundenlang quatschen über irgendeinen Mist. Oder ja, wir könnten mal so ein Special machen über die Londoner Ey, voll gerne. Szene. Da gibt es eine ganze Liste. Ja. Ja, könnte ich echt mal was fertig machen. Mhm. Komm vorbei, ich wohne jetzt in der Ecke. Ja, alles klar. Ja, dann spielen wir noch was. Ja, ich... Aber wir haben noch 5 Minuten. Ja, wir können ja, dann quatschen wir noch 1,5 Minuten. Ich kann ja über meine Erfahrung erzählen. Jetzt die erste Sendung seit Jahren, wo ich nur Wasser trinke. Schon ein bisschen seltsam. Ja, langweilig seltsam? Oder? Nee, normalerweise habe ich um die Uhrzeit auf, immer so eine Haube auf, weißt du? Eben so in einem Tunnel. Und bin so mit dieser ganzen Elektronik hier um mich herum, bin ich dann so verschmolzen. Und krieg dann gar nichts mehr mit von der Außenwelt. Ja, das kenne ich, der besoffene Blick. Ich war früher mega viel skaten und habe mir immer vom Skaten genau einen Alster getrunken, weil so ein 0,5 Harry Alster hatte genau die richtige Menge an Alkohol, die mich nicht zu wackelig auf dem Skateboard gemacht hat, aber die mich halt so einen, ich traue mich jetzt mehr Tunnelblick auf das Brett hingehauen hat. Das war so ein bisschen meine kleine Geheimwaffe. Ja, der Hoshi fragt, was gab es zu essen? Es gab eine Gemüsepfanne mit hauptsächlich mit Kohlrabi. Geil. Da war, was war noch drin? Möhren, Aubergine, Soja, geräuchert Tofu. Jo. Und was war noch drin? Paprika. Es ja. hat gemundet auf jeden und Fall. Und Tomaten als so als Süßchen halt, ne? Beste, ja. Vielen, vielen Dank. Das hat mir auf jeden Fall den Tag gerettet, an dem ich hierher gekommen bin und von Wuppertal nach Köln mit einem scheiß Zug irgendwie 1,5 Stunden gebraucht habe, weil die gerade Bauarbeiten haben. Hm. Aber dafür bin ich ohne Ticket im ICE hergefahren, weil andere Züge fahren nicht. Und die Schaffnerin habe ich gekonnt ignoriert. Das war gut. Ja, super. Ja, wow. Dann bis ja. nächste Woche. Wir spielen jetzt noch was hier. Nummer 15 machen wir, ne? Nummer 15, ja. Spirit Crusher. Crusher. Meiner Meinung nach beste deutsche Hardcore-Band, die es zurzeit gibt. Wow. Also ich. Wo kommen die her? Die kommen irgendwas im Süden. Ich weiß gar nicht, so Wiesbaden oder so. Es ist ein bisschen peinlich, das nicht zu wissen. Ja. Nee, Wiesbaden ist so Mitte, ist gar nicht Süden, ne? Irgendwas im Süden, egal. Es ist halt so. Ja, Wiesbaden. Wie gesagt, beste, ja. was geht, so. Mhm. Deutsche Chromex. Wiesbaden bei Mainz. Ja. Hauptsache Italien. Ja.